Hansen? Ja, moin. Wer ist denn nicht da? Hier im Internetradio. Hallo? Entschuldigung, Internetradio? Ja. Wer ist denn da? Ja, der Toaster ist hier. Nee, tut mir leid, da bist du falsch verbunden. Wie, da bin ich falsch verbunden? Ja, hier ist Hansen. Ach, Hansen, moin. Ja, den wollte ich auch eigentlich, mit dir wollte ich auch eigentlich labern. Alter, ich wollte mal fragen, was ist eigentlich so heute Abend bei dir? Bei mir? Ja. Schminken. Hä? Also, ich hab dir jetzt schon 5-mal gesagt, du sollst nicht mit meinem Sohn reden. Ich hab dir den Kontakt verboten. Kannst du das nicht verstehen, oder was? Muss ich deinen Vater anrufen, oder was? Ich kenne den Eckwert ganz genau. Alter, ich hab da was gegen, ich möchte das nicht. Ja, ich möchte nicht, dass mein Sohn in falsche Bahn gerät, wegen dir. Ich hab euch das 5-mal gesagt, ich will euch nicht zusammen sehen. So, und jetzt ist Ende mit der Diskussion. Aus, basta. Ich hasse das. Ich wollte gar nicht mit ihrem Sohn reden, weil... Zerk hat versucht, das Telefon auszumachen und kriegt das nicht aus, Alter. Okay. Ey, wie geht denn hier eigentlich ab, Leute? Wer ist noch bei dir? Ja, ein Kollege noch hier. Also, wir haben heute so zum ersten Mal von eurem Internetradio so gehört, weil ein Kollege hat mir die URL gegeben. Ja, ist Hortmann. Wir finden das voll korrekt so. Echt? Peace, Dog. Und, aber wir sind dafür, dass ihr das öfter macht mit dem Telefonieren. Okay, dann musst du uns auch öfter anrufen. Ja, klar. Dann musst du uns ey, wir rufen an, wenn ihr uns bezahlt. Jeder 1 Euro jeden Monat. Jeder Listener 1 Euro jeden Monat und wir rufen an. Ist aber nicht wert. Okay, dann. Seid ihr nicht wert, ey, aber. Ja, gut, dann verpiss dich. Tschüss. Verpiss dich, Mann. Du Spasti, ey. Du Wichser, du Pisskopf, du Mistgeburt, Alter. Zieh durch, du HS, du, Alter. Was laberst du denn, Mann? Wir scheißen auf dich. Wir scheißen, ob ihr das cool findet, dass wir hier im Radio sind. Ja, wir oder nicht? Mann. Wir brauchen nicht zuhören, ihr Spinner, Alter. Habax. Geht nach Hause, Mann. Echt, ja. Mann. Voll die Kackhödel. Zieh durch. Echt, du Wichser.